Ring, ring, ring, ring, kacking. Ring, ring, ring. Oh. Entschuldigung, ich habe gar nicht gesehen, dass ihr schon da seid. Ja, ich bin's wieder, euer Hirsemann, und habe heute wieder mein Hirsemanns Highlight Reel bei Reds mit am Start. Und ich habe mir jetzt am vergangenen Wochenende NXT TakeOver, Wargames 2 und die WWE Survivor Series 2018 angesehen und muss sagen, mein Highlight kommt von NXT TakeOver, denn das war um Welten besser als Survivor Series. Und mein Highlight dieses Pay-Per-Views war das Match zwischen Aleister Black und Johnny Gargano. In selbigen konnte sich Aleister Black durchsetzen. Das Build-Up bzw. die ganze Storyline zu diesem Match war ja schon relativ gut und hat mir gut gefallen. Aber vor allem dieses Match war halt nochmal der absolute Wahnsinn. Was die beiden hier im Ring gezeigt haben, das kann man nicht so schnell toppen. Und die haben mir auf jeden Fall gezeigt, was sie drauf haben. Es war ein hart geführtes Match, es war ein gut geführtes Match. Es gab sehr viele gute Aktionen zu sehen. Und ja, das hat mir auf jeden Fall hier auf der ganzen Card am besten gefallen. Der ganze NXT TakeOver Pay-Per-View war zwar sehr gut, aber das Match war natürlich herausragend. Ich hätte noch ein Highlight gehabt von der Survivor Series, aber das war nicht ganz so gut wie dieses Match. Aber ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten, denn es handelt sich dabei um kein Match, um kein Raw gegen SmackDown, um kein Champion gegen Champion Match. Nein, es handelt sich dabei um einen ganz speziellen Zuschauer, denn in der Crowd war auf einmal ein Enzo Amore zu sehen. Der ehemalige Cruiserweight Champion stand auf einem Stuhl und präsentierte hier seine, die von ihm bekannten Gesten und seine Catchphrase natürlich auch. And you can teach that. Danach wurde er von einer weiblichen Security-Mitarbeiterin, vom Stuhl gezerrt, vom Stuhl geschubst, wie auch immer. Natürlich wollte er hier auf sich selbst aufmerksam machen, da er jetzt als Rapper unterwegs ist und ein neues Album veröffentlicht hat. Aber ich fand das Ganze ganz lustig. Vielleicht sieht man ihn irgendwann mal wieder in der WWE. Ich glaube es persönlich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal sehen will. Aber das war auf jeden Fall lustig. Er hat sich ja vorher schon mit einer Perücke und einer Kapuze versteckt. Ist auch schon gespottet worden und hat sich natürlich dann nicht lumpen lassen und ist aufgestanden und hat hier eine Show für die Crowd abgeliefert. Genau, aber auf jeden Fall mein Highlight, Aleister Black gegen Johnny Gargano. Und hiermit ist Hirsemanns Highlight Reel schon wieder am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich auch im Namen des Reds Teams fürs Zuhören. Ich freue mich jede Woche, wenn eine neue Episode von Reds Online kommt. Ist meiner Meinung nach einfach der beste deutsche Podcast, den ihr da draußen finden könnt. Also hört nächstes Mal wieder rein. Ich bin nächstes Mal auch wieder dabei mit einem neuen Highlight. Und man sieht sich in der nächsten Folge von Reds. Ring, ring, ring, ring, kacking. Ring, ring, ring, ring, kacking.